Deutschlandfunk. Musikjournal. Von der ersten Stunde an glich es einer Pilgerfahrt. Die kleine fränkische Stadt Bayreuth wurde im späten 19. Jahrhundert zum Epizentrum des Wagner-Kults. Hier hatte Richard Wagner sein Festspielhaus erbauen lassen. Hier sollten ausschließlich seine Opern aufgeführt werden. Und hier rauschen sie alle Sommer wieder zusammen, die Prominenten in Rüschen und Smoking und die eingefleischten Wagnerianer. Jahrelang hat auch der Musikjournalist Axel Brüggemann aus Bayreuth berichtet, hat Live-Übertragungen moderiert und ist für diese Kunst der Wagner-Vermittlung auch mit Preisen bedacht worden. Jetzt kommt Brüggemanns neuer Film Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt in die Kinos. Christoph Schmitz hat ihn vorab gesehen. Ja, Filmautor Brüggemann ist ja im besten Sinne eine Art Hans Dampf in allen Klassikgassen. Kann er auch Film? Was erzählt er uns hier in dieser Doku? Er kann Film und er hat einen außerordentlich guten, spannenden, kurzweiligen, aufschlussreichen und bestens erzählten Film gemacht als Drehbuchautor und Regisseur dieses Films Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt. Ich war skeptisch, muss ich Ihnen gestehen, weil Axel Brüggemann nicht nur ein Hans Dampf in allen Gassen der Klassik ist, sondern auch einer, ja, den man vielleicht so ein bisschen als Haus- und Hof-Reporter des Grünen Hügels sehen kann, sehr eng verbunden mit Katharina Wagner und ihren Teams dort in Bayreuth, der aktuellen Festspielleiterin. Und ich dachte, kann der auf ausreichende Distanz gehen zu dieser Nähe und von Bayreuth mehr erzählen, als man möglicherweise gerne nach draußen zeigen möchte. Und ich war überrascht, weil er nicht in dieses Fettnäpfchen getappt ist, journalistische, ja, Seriosität gewahrt hat und erzählerischen Elan über alles stellt und dem mögliche Verbindlichkeiten untergeordnet hat. Also es ist ein seriöser Dokumentarfilm mit allem, was Dokumentarkino so leisten kann. Also Bewunderung darf es sein für Wagner, für das Phänomen Bayreuth, aber Beweihräucherung ist es dann letztlich nicht. Nein, keine Beweihräucherung, aber große Liebe zu Wagner, seiner Musik, großes Interesse an der Geschichte des Grünen Hügels, an der Geschichte der Wagner-Musik, an der Rezeptionsgeschichte, an die Themen wie, und das zeigt die Stärke des Films, dass er sich ja einem ganzen Spektrum von Themen widmet. Ich habe das mal zusammengetragen. Ich gucke auf meine Liste hier. Also er stellt die Wagnerianer vor, diesen engsten Kreis der Wagner-Ideologen, für die Wagner Religion ist, für die die Wagner-Musik Religion ist. Eine Doktrin der totalen Weltanschauung, wie es da zum Teil auch heißt. Vielleicht können wir an der Stelle mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Trailer zum Film hören, wo diese Totalität des Wagnerianismus deutlich wird. Wagners Musik ist eine Religion für sich. Seine Musik ist einfach aufregend. Die Doktrin der totalen Weltanschauung. Wir Wagnerianer sind das Heavy-Metal-Ende der Klassik. Um diese Musik zu schreiben, musst du schon ein bisschen irre im Kopf sein, weil es geht ja gar nicht, ne? Aber du bist fasziniert von der Musik. Ein kleiner Zusammenschnitt aus dem Film zum Thema Wagnerianer und der totalen Weltanschauung, wie es da heißt. Aber Axel Brüggemann erzählt auch vom Probengeschäft auf dem Grünen Hügel, vom Bühnenalltag und das Leben hinter den und in den Kulissen. Er lässt die musikalischen Herausforderungen für Dirigenten im Orchestergraben anklingen. Da kommt Thielemann zu Wort, Christian Thielemann, der Dirigent, der ja der Stammdirigent ist. Dann die ganze Wagner-Rezeption in den USA, in Japan, in Russland, aber auch in der arabischen Welt hochinteressant, wie es in Abu Dhabi mit Wagner da so gehandhabt wird. Dann der Riesenkomplex Antisemitismus, Wagner und die Juden, Wagners Antisemitismus. Was steckt in den Figuren, Beckmesser, Kundry und so weiter an jüdischen Karikaturen drin, wird behandelt. Da hat er die Gesprächspartner Barry Kosky, Leiter der Komischen Oper in Berlin, der den Meistersinger in Bayreuth inszeniert hatte, oder den Wagner-Verbandsgründer in Israel, Jonathan Livni. Er beschäftigt sich damit, wie die Bayreuther Bürger umgehen. Am Schluss gerade des O-Tons hörten wir das Metzger-Ehepaar Rauch, wo Wolfgang Wagner seine Würstel gekauft hat. Und der Großvater der Rauchs war schon Hausmeister am Grünen Hügel. Also da lauschte er rein. Oder allgemein Wagners musikalische und künstlerische Bedeutung in der Musikgeschichte für die Gegenwart. Also dieses riesige Themenspektrum wird abgehandelt in diesen 98 Minuten Kinodoku. Nun sind es ja unglaublich viele Zutaten. Wird da auch wirklich ein Kuchen draus? Beziehungsweise mit welchen Mitteln bringt Brüggemann diese vielen Aspekte, die man kaum ja auf 1000 Buchseiten dokumentieren kann. Wie bringt er die in einen Film? Das ist wirklich erstaunlich. Also er kann natürlich nicht alles auserzählen, kann keine Doku. Aber er gibt eine Fülle von Schlaglichtern. Er hat nicht nur einen Kuchen gebacken, sondern eine üppige Torte. Und jedes Sahnehäubchen ist eine eigene Geschichte und das tippt er alles an. Und das macht er im Grunde so, wie Wagners Musik auch ist. Also verführerisch, schwindelerregend und suggestiv, dass ich mich keine Sekunde gelangweilt habe. Er hat einen großen dramatischen Bogen und die Kamera von Roland Wagner und Ralf Richter ist sehr erlesen, sehr skurril, stimmungsvoll, intensiv und voller bizarrer Bilder. Insgesamt ein sehr organisches, lebendiges Wagner-Porträt rund um den Grünen Hügel und international, dass man permanent gebannt ist. So dass man sagen kann, die qualitativen Merkmale haben wir jetzt benannt. Gibt es trotzdem Schwachstellen oder ist der Film wirklich so rund, dass man sagen kann, vielleicht auch, dass die vielen Zutaten, wie bei Wagner selber, die Leitmotive, ein großes, ganzes Gesamtkunstwerk ergeben? Ja, so kann man es formulieren. Ein großes, ganzes Gesamtkunstwerk mit herrlichen Bildern, mit viel Witz, mit viel Ironie, mit viel Schmerz, wenn es um den Antisemitismus bei Wagner geht und die Rezeption durch die Nationalsozialisten. Das ist wirklich großes Doku-Kino, würde ich sagen. Und in Erinnerung geblieben ist mir also der Witz dieser Metzgersfamilie, Ulrike und Georg Rauch. Das ist so schön gemacht. Am Anfang sieht man zuerst mal Bilder von Venedig und dem Palazzo Vendramin, wo Wagner gestorben ist, und den Wagner-Kult, die Totalität. Und dann hört man die Wagner-Musik. Und auf einmal geht die Kamera über eine Reihe von Würsten in der Metzgerei der Rauchs. Und dann kommt das Metzger-Ehepaar und erzählt von Wagner mit dem fränkischen Akzent. Und das ist so, so liebevoll, aber auch so witzig und ironisch und skurril gemacht. Besser kann man es einfach nicht hinkriegen. Der Sitz im Leben sozusagen. Voll der Sitz im Leben. Aber der eine Punkt, der Witz in dem Film, möchte ich dann doch gerade noch einmal beleuchten. Nämlich Christian Thielemann sitzt im Orchestergraben, probt den Lohengrin und bekommt einen Anruf von Katharina Wagner. Am Pult unten im Orchestergraben hebt den Hörer an und nimmt die Befehle entgegen, was er zu tun hat. Und das klingt dann so. Trompeten müssen da wieder weg. Das ist zu stark. Wo sollen die denn hin? Eindrücke aus dem Bayreuther Probenalltag und gleichzeitig ein Ausschnitt aus dem Film Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt von Axel Brüggemann. Dieser Film kommt bundesweit am 28. Oktober in die Kinos. Und ich bedanke mich bei Christoph Schmitz für das Gespräch.